Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema nach wie vor, produziert von Trevor Horn, am Mikrofon Thomas Elberl. Welcome to the pleasure dome. Going home where lovers roam. Welcome to the pleasure Mm-hmm. Shooting stars never stop. There goes a supernova. What a Hiroshima. Wenn Trevor Horn mit einer Band verknüpft wird, dann ist es wohl Frankie Goes to Hollywood. Es gab in den 80ern auch dieses Gerücht, dass die Gruppe kaum im Studio war und Horn und seine Crew die ganze Musik gemacht haben. Daran wird einiges wahr sein. Frankie Goes to Hollywood war ein Fest in Sachen Opulenz und Produktion. Mehr war kaum denkbar. So nach dem Motto, wir haben hier 48 Spuren und die will ich alle gleichzeitig hören. Das war der Monster-Sound von Frankie Goes to Hollywood. Die gleiche Idee mit einer anderen Band gab es mit der deutschen Gruppe Propaganda. Why does it hurt when my heart misses the beat? We'll be right back. shadow promises you the world. Tell him your dreams and fanatical needs. He's buying them all with cash. Passabler Hit für Propaganda, das Testament des Dr. Mabuse, produziert von Trevor Horn. Zum Ausverkaufspreis gibt es im Moment den Soundtrack zum Film Mona Lisas Lächeln. Es scheint, dass weder der Film noch die Musik dazu besonders viel Freunde gefunden hat. Die Musik zum Film wurde von Horn 2003 produziert und trotz Namen wie Seal oder Tori Amos oder Celine Dion bleibt der übliche Horn-Effekt aus. Hören wir Chris Isaak mit Besame Mucho. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should need me, each little wings and my Im neuen Millennium hat Horn vor allem mit Tattoo von sich reden gemacht. Das russische Mädchenduo kam über Umwege bei Horn an und der schlimmste Albtraum dieser Produktion muss wohl die Schwierigkeit gewesen sein, den beiden properes Englisch ohne Akzent beizubringen. Nebenbei hat Trevor Horn den Titel auch noch mitkomponiert. Tattoo mit All the Things She Said. To the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizal. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott of Superstar C. And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Projects. Kareem, Everlasting, Equan, Allah. And that's Rakim, Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace D from Brownsville. Love you. was making me itch. Wer hätte gedacht, dass beim großen Hit von Malcolm McLaren auch Horn wieder die Finger mit im Spiel hatte, übrigens auch als Komponist. Das war 1982, ganz am Anfang, als Rap losging, aber das Ganze in einer typischen Melange mit Gesang und Soundeffekt, was es wieder Hitparaden-kompatibel machte. Buffalo Girls mit Malcolm McLaren. Was haben The Prodigy und Trevor Horn miteinander zu tun? Beim Hit Firestarter von The Prodigy gab es Berührungspunkte mit Trevor Horn in einer typischen 90er-Jahre-Form, dem Sample. Der immer wieder vorkommende Hey-Sound stammt aus Close to the Edit von The Art of Noise, eine Form von Recycling. Fire starter, twisted infatuated, filth infatuated. Yeah. On the pipe you're tasting, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. Viele Songs, die von Trevor Horn produziert worden sind und die in dieser Sendung zu hören sind und waren, stammen von der CD Produced by Trevor Horn, mit dem der Produzent sein 25-Jähriges feiert. Ihre große, erfolgreiche Zeit hatten die Simple Minds in den 80er Jahren. Einige ihrer Hits sind auch von Trevor Horn produziert, wie zum Beispiel Mandela Day. Mandela's free. years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Wipe them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Man sollte vielleicht mal dazu sagen, dass Trevor Horn nicht nur Hits produziert hat. Man entdeckt auf der Doppel-CD Produced by Trevor Horn auch Bands, die weniger bekannt geworden sind. Beispielsweise The Frames aus Dublin. Die Band ist immer noch so etwas wie ein Geheimtipp und die Produktion von Horn aus dem Jahr 96 klingt weniger opulent, ja schon fast unauffällig im Gegensatz zu Frankie Goes to Hollywood und Konsorten. Table. She's The Frames mit Angel at My Table. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ABC spielen, die in den 80ern auch von Horn produziert worden sind. Doch dann bekam ich gestern die brandneue Single der Pet Shop Boys in die Finger. Die ist wieder wie das aktuelle Album der beiden von Trevor Horn produziert und klingt wieder opulent wie eh und je. Es gibt Dinge, die scheinen sich nicht zu ändern und vielleicht läuten die Pet Shop Boys 2006 wieder einen Trend zur Opulenz ein. Pet Shop Boys mit I'm With Stupid. Das war es auch schon fast im Soundcheck, der sich ausschließlich um den Produzenten Trevor Horn drehte. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Horn in und um London eines der modernsten Aufnahmestudios betreibt und wahrscheinlich noch die nächsten 25 Jahre aktiv sein wird. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den Song Beatbox von The Art of Noise. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern und wünscht noch eine geruhsame Nacht und ein frohes Osterfest. Bum bum bum. Thank you.